Hören Sie zu und achten Sie auf den Unterschied zwischen A und dem Umlaut Ä. Hallo Andi, wo sind denn die Äpfel? Ein Apfel, zwei Äpfel. In der deutschen Sprache gibt es Vokale und Umlaute. Beide kann man lang oder kurz aussprechen. Hören Sie dazu diese Beispiele. Ein Apfel, der Abend. Zwei Äpfel, der Käse. Hören Sie nun noch einmal zu und machen Sie dabei die Übung 23 in Ihrem Begleitheft. Wo hören Sie A, wo Ä? Kreuzen Sie an. Kalt. Kälte. Alter. Älter. Der Bäcker. Backen. Hatte. Hätte. Übrigens, das Ä spricht man wie ein offenes E aus. Wiederholen Sie diese Wörter mit Ä nach dem Signal. Die Sängerin. Die Tänzerin. Die Ärztin. Der Gärtner. Die Nationalität. Die Spezialität. Üben Sie jetzt die Aussprache von Wörtern mit A und Ä. Wiederholen Sie die Wörter nach dem Signal. Wir beginnen mit Nomen im Singular und Plural. Viele Nomen haben im Singular ein A, im Plural aber ein Ä. Der Mann, die Männer. Der Wald, die Wälder. Der Ball, die Bälle. Der Schrank, die Schränke. Die Wand, die Wände. Prima. Die nächste Reihe sind die Adjektive. Adjektive mit dem Stammvokal A haben im Komparativ und Superlativ oft ein Ä. Kalt, kälter, am kältesten. Alt, älter, am ältesten. Und auch bei manchen Verben ändert sich der Vokal A in der zweiten und dritten Person zum Umlaut Ä. Fallen, er fällt. Fahren, er fährt. Halten, er hält. Achten Sie auch auf den Umlaut bei Haben und Sein. Der Umlaut zeigt den Konjunktiv 2. Ich hatte Hunger. Ich hätte Hunger. Ich war glücklich. Ich wäre glücklich. Und nun wiederholen Sie bitte diese Sätze. Kannst du bitte die Äpfel zählen? Ja, aber wir müssen noch zahlen. Kannst du gut backen? Ja, aber nicht so gut wie er. Er ist ja Bäcker. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Auch nächsten Monat haben wir wieder ein interessantes Thema für Sie vorbereitet. Im März geht es um die Kommunikation im beruflichen Alltag. Wie drücken Sie sich gegenüber Kollegen und dem Chef korrekt aus? Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Es verabschieden sich von Ihnen Dascha von Barbara und Peter Veit.